Упражнение 14, страница 14. Из Пауls адреса Кировстрассе 10? Ist Pauls Wohnzimmer groß? Stehen in der Mitte ein Tisch und einige Stühle? Gibt es im Wohnzimmer eine Liege? Steht die Stehleuchte neben der Liege? Gibt es im Wohnzimmer eine Schrankwand? Hängen an den Wänden Bilder? Dient die Küche als Esszimmer?